Ja, dann herzlich willkommen endlich zu Folge Nummer 16 und jetzt auch mit Bild. Hallo jetzt Kai. Auch mit, hallo Rainer, jetzt auch mit Bild, genau. Wir haben uns überlegt das Ganze, weil ich habe tatsächlich, also herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Ich habe gesehen, dass ich auf meinem YouTube-Account so einen Abschnitt Podcast habe. Bin jetzt unschlüssig, ob ich den Kanalmitgliedern einfach einen Dank gebe und diese Videos als Kanalmitgliedschaftsvideos zur Verfügung stelle. Oder sie in der Kategorie Podcast abspeichern. Das muss ich mir nochmal angucken. Aber auf jeden Fall könnt ihr uns jetzt auch bei der Podcast-Aufnahme sehen. Genau. Und das auf beiden Kanälen. Und ich hoffe, ihr habt dadurch einen Mehrwert. Oh, ich freue mich auf jeden Fall. Ne? Das ist, wir haben ja lange überlegt, machen wir es live, machen wir es mit Bild, machen wir es ohne Bild. Ach, hör auf. Also, und es hat sich ja so oder so eine Menge getan. Also unseren Podcast gibt es jetzt auch auf Apple Music und auch auf Amazon Music, genau. Geil. Ja, das ist ein Meilenstein. Aber ja, wir müssen erstmal sagen, dass zwei Folgen tatsächlich ausgefallen sind, liebe Zuhörer. Darf bitte um Entschuldigung. Einmal ist Rainer was dazwischen gekommen. Ja. Und beim zweiten Mal war bei mir irgendwas, ne? Ich wurde krank. Mir ging es irgendwie nicht gut und dann wollte ich mich nicht abquälen. Nee, das macht ja auch nicht. Was sage ich immer? Wenn du krank bist, bist du krank. So, fertig. Ne? Dann, ja. Und es bringt ja auch nichts, gerade wenn dir die Stimme wegbleibt oder so, oder du ständig am Husten bist. Ja, das ist nicht schön. Ist auch nicht für die Hörer schön, denke ich. Ne? Also, ich habe mir einfach wieder, und ich schiebe das einfach auf Corona, weil wir so lange diese Masken getragen haben, erkälte ich mich neuerdings wegen jedem Blödsinn. Es ist echt wirklich so, ne? Katastrophe. Du hast keine Abwehrkräfte mehr. Ja, ich bin komplett verloren. Und das Ding ist, ich kann mich nicht erinnern, wann ich, also vor Corona war ich bestimmt, also jetzt eine Erkältung nehme ich jetzt mal nicht als krank. Mhm. Also klar, es ist jetzt nicht so gravierend, aber vor Corona, sage ich mal, war ich 10 Jahre bestimmt nicht krank. Also nicht jetzt Erkältung gemeint, sondern andere Sachen. Und jetzt hier alle einmal im Monat, wenn mir irgendjemand begegnet, der erkältet ist, habe ich 2 Tage später auch eine Erkältung. Es ist einfach so nervig. Ja. Nee, da habe ich Glück, Gott sei Dank. Also, was krank angeht, also, naja, jetzt gut, bis auf den Schlaganfall, aber bin ich eigentlich sehr, sehr selten krank, ne? Also, egal, ob das eine Erkältung ist oder sonst irgendwas, also wirklich extrem selten. Aber wir haben viel zu besprechen, denn wir haben zwei Folgen jetzt hier aufgenommen. Ja. Aber erstmal möchte ich dir, was ich jetzt gerade aktuell gesehen habe, als ich gestalkt habe, herzlichen Glückwunsch zur Twitch-Partnerschaft aussprechen. Danke sehr. Habe ich doch gerade richtig geguckt? Ja, du hast recht. Ich habe ja gar nicht mehr dran geglaubt, wenn ich ganz ehrlich bin. Du weißt es, ich habe ja offen darüber geredet. So, ich denke, ey, komm, ich mache die 50 Bewerbungen voll. Wir hatten so eine Umfrage in der Community und da hieß es zuerst 100, aber ich hatte schon nach 10 Mal keine Lust mehr. Und dann denke ich, komm, können wir uns auf 50 einigen? Und weißt du, was, glaube ich, dir zugutekommt, weil du jetzt nicht gefahren bist und die ganze Zeit so gestreamt hast und immer im Schnitt 150 und mehr Zuschauer hattest. Das glaube ich auch. Hast du wahrscheinlich deswegen die Twitch-Partnerschaft bekommen. Ja, das glaube ich auch, tatsächlich, ja. Ja. Aber cool, denn Montag der Auftakt endlich wieder im LKW-Stream. Ja. Und dann mit dem Haken, ach komm, also mich macht das wirklich stolz, bin ich ganz ehrlich. So, und ja, auf jeden Fall. Ich bin ja kein Twitch-Partner mehr, weil ich damals die Partnerschaft selbst aufgelöst hatte. Mhm. Der Grund dafür war, dass ich, mein Gedankenansatz war, wenn du Twitch-Partner bist, darfst du nicht auf anderen Plattformen streamen, zum Zeitpunkt damals. Mhm. Meine Intention war, da näherte sich ja auch dann die IAA irgendwann und ich habe gedacht, wenn ich von der IAA jetzt mal live gehen möchte, auf meinen YouTube-Hauptkanal, da wo die meisten Zuschauer bei mir halt nun mal sich rumtummeln, kann ich halt nicht live gehen auf YouTube. Mhm. Da war meine Idee, okay, ich kündige die Partnerschaft und damit ich auch woanders live gehen kann. Aber mir war auch nicht bewusst, dass du auch als Affiliate nicht woanders live gehen darfst. Ja. Aber das hat man ja jetzt alles irgendwie ein bisschen aufgelockert, ne? Ich denke auch, da wird sich auch noch viel mehr lockern. Also, genau. Und ich krieg deswegen auch die Partnerschaft nicht mehr wieder anscheinend, weil ich es gekündigt hatte. Nein. Bewirbst du dich denn aktiv oder? Ich bewerbe mich immer mal wieder für einen blauen Haken auf Instagram, wo ich immer regelmäßig abgelehnt werde und für die Twitch-Partnerschaft, aber auch da werde ich abgelehnt. Ja, bei Instagram, was gibt's da überhaupt für Voraussetzungen? Ich habe gesehen, ich konnte mich auch bewerben, ich habe das einmal gemacht, aber für mich war das nicht ersichtlich, was da für eine Voraussetzung gelten. So. Also das ist wirklich komplett Das weiß, kann nie so richtig jemand beantworten. Ich kann dir sagen, ich habe mal eine Moderatorin gefunden auf Instagram, wurde mir vorgeschlagen. Die hatte 1800 Follower und hat einen blauen Haken. Okay. Man sagt im Schnitt, Fernsehpräsenz ist das A und O bei Instagram, um einen blauen Haken zu bekommen. Dann sollte ich mich nochmal bewerben. Solltest du dich nochmal bewerben? Ich finde es halt unmöglich. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich finde es halt unmöglich, weil jetzt war ich hier gerade ein bisschen laut mit dem Mikrofon, sorry. Ich finde es halt unmöglich, aus dem ganz einfachen Grund, du hast ja mehrere Zeilen, wo du angeben musst, wo du noch präsent bist, warum man dir einen blauen Haken geben sollte, ne? Ja, genau. Und da habe ich zum Beispiel mein Spotify angegeben, da bin ich habe ich einen blauen Haken bei Spotify, da bin ich verifizierter Künstler. So, also für mich ersichtlich, wenn der überprüfende Mensch das sieht, oh, da ist ein blauer Haken, okay, da ist der schon verifiziert, der muss ja künstlerisch tätig sein. Und als zweites mein YouTube-Kanal, wo ich auch einen verifizierten Künstlerkanal habe. Ich habe ja diese Note hinter meinem Namen. Ja, genau. So, und als drittes dann, weiß ich jetzt nicht, Facebook, glaube ich, oder sonst kam. Aber es reicht trotzdem nicht aus, um einen blauen Haken zu bekommen. Es ist unfassbar. Nee, ne? Und dann kommen so eine Horror-Stories wie, hey, du kannst dir den Haken ja bald kaufen. In Australien geht das ja schon. So, what? Ehrlich? Ja. Ich dachte, nur bei Twitter ist das so. Nee, es ist jetzt auch bei Insta so. Also die. Ah, komm, das ist lächerlich. Ja, das ist. Dann macht es ja keinen Sinn mehr, weil. Nee. Der blaue Haken ist für die Zuhörer und Zuschauer deswegen auch so relevant. Wenn man mal zum Beispiel eine andere Person, die im öffentlichen Leben steht, was fragen möchte, reagiert der eher drauf, wenn du einen blauen Haken hast, als wenn du keinen hast. Ja, ist halt so, genau. Ja, weil du aus der Masse rausstichst und bla bla. Aber naja, gut, wir müssen immer weiter beantragen. Ja. Wir waren beim letzten Mal, Rainer, stehen geblieben, dass wir Fragen beantworten wollten auf dem Instagram. Ich habe auch noch nicht geguckt, mit Absicht nicht, ihr wisst das. Genau, aber wollen wir mal die BF3-Geschichte kurz vorziehen und das mal abschließend kurz kommentieren? Oh ja, das können wir machen, genau. Also da wollte ich so oder so drüber reden, du ja mit Sicherheit auch. So. Ja, also es gibt ja, also bei TikTok, ich habe allein 50 Statements von irgendwelchen Berufskraftfahrerinnen und Fahrern mitbekommen, die alle in Anführungsstrichen ihren Senf dazugeben. Ja. Und ist es dann irgendwann auch ausgelutscht. Allerdings können wir ja mal kurz drüber sprechen. Ich habe nämlich in meinem YouTube-Video meine eigene Meinung da zurückgehalten, aber ich denke mal, hier im Podcast können wir ja unsere eigene Meinung dazu mal kurz kundtun. Du hast dir gerne den Vortritt, wenn du möchtest. Nee, erzähl. Oh. Ja, also ich glaube, wir sind da bei dem Einklang, weil wir ja privat noch geschrieben hatten. Ich glaube, gestern war das oder vorgestern. Ja. Beide haben Mist gebaut. Das ist, glaube ich, Fakt. Ich hab auch gesagt, weil die LKW-Fahrerin, die das Ganze aufgenommen hat, die hat ja gesagt, dass sie nicht überholen wollte. So wurde es mir auch zugetragen. Aber wenn man mal anschaut, dass sie auf der rechten Spur so nah rankommt, als das BF3-Fahrzeug in der Mitte fährt. Woher soll der wissen, dass sie jetzt nicht überholen will? Also sie unterschreitet da den Mindestabstand sowieso generell. Ja, ja, ja. Und es rechtfertigt natürlich nicht das Ausbremsen und Davorziehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass er davon ausgegangen ist, dass sie jetzt wieder überholen wollte. Und er kämpfte da quasi gegen diesen Actros-Fahrer auf der linken Seite und sie auf der ganz rechten Seite. Und er machte da wie so ein Hürdenhund, der die Schafe hin und her scheucht. So kam mir das vor, als ich das gesehen habe. Ja, das ist auch so. Ich weiß nicht, also ich habe ja nur auch solche Transporte 7 Jahre lang gemacht. Ne? Also nicht BF3, sondern ich bin ja Großraum gefahren. Und du stehst natürlich auch mit dem BF3-Fahrer in Kontakt. Und tatsächlich lassen die dich auch überholen. Was ich nicht genau weiß, ist, ob sie es müssen. Ich gehe einfach mal davon aus. Ne? Also hier hat ja einer geschrieben. Genau, mir hat einer geschrieben, dass sie überholen müssen, lassen müssen, weil sie haben nicht die Befugnis, sowas dazu abzuziehen. Genau, das ist meine Meinung, aber ganz genau wissen tue ich das auch nicht. So, ich habe ein paar E-Mails bekommen und war jetzt, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und aber der Fahrer, der hat ja mit der Brechstange versucht, sogar 2 LKWs gleichzeitig daran zu hindern, zu überholen. Das kann man sogar in dem Dashcam-Video so sehen. Genau, und wie eine Dame bei mir in meinem Twitch-Livestream sagt, die selber BF3-Fahrerin ist, sagt, er hätte den Maximalabstand zum Schwertransport, sie bezeichnet das als verloren, er war dann schon zu weit weg, was ihm erlaubt ist. Also er muss, ich glaube, maximal 200 Meter hinter dem sein. Ja. Sonst gilt es als verloren, irgendwie hat sie sich ausgedrückt. Ja, genau. Dann gilt das Ganze auch nicht mehr als Konvoi oder ein Fahrzeug. Es gibt Ausnahmen, wie zum Beispiel, es gibt Brückenabschnitte, da musst du als BF3-Fahrer zum Schwertransport 300 Meter Abstand haben. Den Grund kenne ich nicht, ich habe so einen BF3-Schein nicht. Also ich weiß das nur, weil einige Fahrer dann immer Bescheid sagen über Funk, ey, falls du mich jetzt nicht hörst, ich muss 300 Meter Abstand halten. So. Aber der war ja selbst im Dashcam-Video nachher gar nicht mehr zu sehen, der Schwertransport. Das, ja, ja. Der war weg. Es hatte sich einfach so hochgeschaukelt und also ins Absurdum. Keiner hat mehr nachgegeben, keiner hat sich über die Konsequenzen irgendwo Gedanken gemacht. Und dann ist das eingetreten, was nie passieren sollte, ist zum Unfall gekommen. Und mein Kenntnisstand heute ist, dass der BF3-Fahrer seinen Führerschein abgeben musste. Und diese Lizenz BF3-mäßig ist ihnen auch aberkannt worden irgendwie so. So wurde es mir zugetragen. Das kann sein, ja. Also ganz genau wissen tue ich das nicht. Nein. Was viele Gerüchte, was TikTok angeht, ich habe nachher aufgehört, Kommentare zu lesen. Das hat eh keinen Sinn. Ja. Aber da stand ganz oft, dass auch die Fahrerin ihren Führerschein abgeben musste. Und ich weiß aus sicheren Quellen, von ihr selbst, dass sie auch immer noch fährt. Ne? Und, genau, sie hat den Führerschein noch. Sie hat den Führerschein noch. Und sie hat gesagt, und da kommt auch wieder Kai mit ins Spiel, sie steht zu der Scheiße, die sie gemacht hat. Das sind ihre Worte, ja. Und sie wird nach der Verhandlung ein Statement vor der Kamera bei Kai und mir Rede und Antwort stehen. Ja, und das finde ich schon mal geil. Also das, den Mut hat nicht jeder, sage ich euch so, wie es ist. Genau. Sie wird, wir werden das da irgendwie zusammen machen oder wie wir es da, wissen wir nicht, aber wir haben beide da die Zusage, dass wir mit ihr dann mal sprechen können und dann einfach auch mal die Vorgeschichte zu sondieren. Was ist davor? Wie ist es dazu gekommen? Was ist nach dem Zusammenstoß auf der Autobahn weiter passiert? Das würde mich auch brennend interessieren, weil ich hätte, wenn ich jetzt derjenige wäre, also wenn ich sie gewesen wäre, hätte ihn gefragt, Alter, was reitet dich denn, dir so eine Show abzuziehen? Bist du noch nicht ganz dicht oder was? Ja, ich weiß schon ein bisschen mehr. Ich darf nur nichts sagen, wegen laufender Ermittlungen und so. Ne? Also okay. Deswegen, privat können wir dann nachher nochmal drüber schnacken, wenn du willst. Ja, ja. Also. Ja, das würde mich schon interessieren. Ja. Weil ich werde ja auf jeden Fall ein Update-Video machen. Ich wollte jetzt aber erstmal ein paar Fakten noch abwarten. Genau, richtig. So. Und ich weiß nicht, wie lange sowas dauert mit so einer Gerichtsverhandlung. Da gehen bestimmt ein paar Wochen ins Land und dann gucken wir mal, was wir da machen. Dann werden wir irgendwie zusammenfinden und dann machen wir das Interview und dann werdet ihr natürlich auch informiert auf sämtlichen Plattformen, so TikTok, YouTube und so weiter. Ja, genau. Genau, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ja, es ist auf jeden Fall ein krasses Video gewesen, so eine krasse Aktion, aber das ist halt tatsächlich, jetzt nicht mit dem Unfall, aber dieser Kampf da ist tatsächlich Alltag. Das haben mir so viele BF3-Fahrer geschrieben tatsächlich. Ja, ja. Wirklich. Auch bei Instagram, die gesagt haben, wir sind immer der Arsch auf den Autobahnen, dabei machen wir nur das, wofür wir da sind, also unseren Job und wir müssen das ja so machen und das ist wie das Paradebeispiel. Und also dieses Video spaltet tatsächlich sehr viel die Meinung, aber ich muss ganz ehrlich sagen und das ist der Grund, warum sie sich auch äußern möchte, sie kommt nicht so gut weg, also es ist wirklich... Nein, sie kommt nicht so gut weg. Nein. Ja. Also ich bin ja auch der Meinung, und das habe ich ja auch am Telefon gesagt, ich sage, ey, ihr habt euch beide nicht mit Ruhm bekleckert. So, das ist halt wirklich so, ne? Sie war zu Anfang aggressiv, so gut. Und dann sieht man ja in einem Dashcam-Video, wie sie dann, oder man hört auch, wie sie mit der Polizei redet, und da macht sie ja auch gar keine Anstalten mehr zu überholen oder sonst irgendwas. Aber der BF3-Kutscher macht trotzdem weiter seine Spielchen, ne? So, und das fand ich richtig scheiße. Also bin ich ehrlich. Ja, es gab da eine Situation, wo er in der Mitte war, wo sie anfängt anzurufen, wo der auf einmal aus heiterem Himmel wieder nach rechts rüber und wieder ausbremst, so aus von ohne dass sie sich genährt hatte. Ja, ja, genau. Und schade, dass man ihn nicht vors Mikrofon wenigstens bekommt, weil es hätte mich wirklich... Ich versuche das die ganze Zeit schon. Ich krieg keine Antwort. Naja, ich glaube, der ist bedient gerade. Ja, na klar, der weiß ja selber, was er für einen Bockmist gemacht hat. Also, mal ganz ehrlich... Natürlich wird er sich da nicht äußern. Er wird sich auch nach der Verhandlung, glaube ich, nicht äußern. Also. Nee. Du bist ja praktisch gerade der Arsch der Nation und ich glaube, die Entscheidung, da einfach nichts zu machen, ist, glaube ich, die richtige. Weißt du, was ich meine? Noch mehr aufzuheizen, schlimmer zu machen, etc. Also, das Ganze aussitzen und warten, bis es durch ist, Genau, bis Gras über die Sache gewachsen ist und dann. Aber gut, Muss er machen. Hier, was hältst du hier Sonntagsfahrverbot aufgehoben? Das ist so eine ganz ehrlich, ich habe mich darüber so aufgeregt, ja. Ehrlich. Das ja. Alle streiken, ja, und dann sagen die, ja, ey, sonntags wird jetzt kein LKW kontrolliert, um eventuelle Lieferketten nicht zu unterbrechen. Ich denk, what the fuck, Alter? Jeder streikt, ja, aber der LKW-Fahrer, ja. Der muss wieder hinhalten. Da sind wir wieder gut genug. Ich finde gut, dass wir da einer Meinung sind. Ich finde es wirklich bodenlose Frechheit, dass wir jetzt wieder die Kohlen aus dem Feuer holen sollen für die Bevölkerung, die uns sowieso nicht leiden kann. Und ja, genau, also richtig, das ist der Punkt. Ne? Wir sind eh immer die Blödmänner auf der Straße, so, aber jetzt ist es wieder gut. Jetzt, also heute ist gut. Ne? Also mich betrifft es nicht, weil für den Kunden, den ich fahre, der arbeitet sonntags nicht. Ja. Selbst wenn, das sage ich ganz öffentlich, wenn du Transland drehen würdest und sagen, hier, pass auf, dafür fängst du dienstags an, arbeitest dienstags bis sonntags, würde ich sagen, auf gar keinen Fall mache ich das. Mm. Nee. Nein. Nee. Jetzt kommen andere um die Ecke und sagen, ja, es gibt auch andere Berufe, die sonntags arbeiten. Ja, aber die haben auch die entsprechenden Ausgleich etc. Aber es geht hier um das Prinzip. Jetzt müssen wir auf einmal, sollen wir sonntags fahren, weil andere streiken und dann noch mehr Lohn bekommen? Nee. Sollen wir dann das ausgleichen? Die bekommen mehr Lohn, nicht wir. Ja, genau, richtig. Das ist nämlich der Punkt. Das ist, wir haben da gar keinen Mehrwert von, so überhaupt nicht. Oder in den seltensten Fällen, es gibt bestimmt Ausnahmen, die kriegen dann ihren Sonntag extra und doppelt bezahlt, aber in den meisten Fällen, also ich habe das noch nicht mitgekriegt irgendwie in meinem Umfeld. Null. Nee, ich bin auch so, ich habe echt überlegt, ob ich mich mit der Thematik, mit diesen Lohnsachen, die mich nicht mehr beschäftige, weil es mich wirklich wahnsinnig zermürbt. Also es frisst mich auf, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, dass es irgendwie niemanden interessiert, dass die Logistikbranche auch da ist, interessiert niemanden. Nein, absolut niemanden, nein. Wie gesagt, ich habe das gestern tatsächlich zum ersten Mal in den Nachrichten gehört mit dem Sonntagsfahrverbot, dass das nicht kontrolliert wird, kam bei RSH, hier lokaler Sender bei uns, also Radio Schleswig-Holstein. Und ich war gerade auf dem Weg, ich habe Testaufbau gemacht, weil Montag geht's ja wieder los und ich denke, komm, testest du alle Kameras in LKW, alles einbauen und so. Und auf dem Weg nach Hause kam dann diese Meldung von RSH, dass das Sonntagsfahrverbot nicht kontrolliert wird. Ja. Genau aus dem Grund. Und ich da habe ich fast einen Schlenker auf der Autobahn gemacht, sag dir so, wie es ist. Ich denke, what the fuck, Alter, was ist los hier? Ich habe auch so wirklich abstruse Gedankengänge gehabt, dass ich zum Beispiel sagte, ich schreie jeden LKW-Fahrer an, der Sonntag losfährt, ich schreie den an. So, ja, obwohl dann natürlich Quatsch ist. Ne? Es kann ja sein, dass der halt. Dass er so oder so sonntags fährt, ne? Ja, ja, ich bin früh ausnahmslos. Also, und es ist ja grundsätzlich auch jeden seine Entscheidung. Ich sag ja abstruse Gedankengänge, was mich einfach wütend macht. Jetzt fahren wir sonntags und nee, ich fahre nicht, ich würde nicht fahren. Nee. Die machen sich denn die Taschen voll auf deinen Nacken und alles. Ach komm, das ist. Yes. Pass auf, anders gesagt, wenn jetzt seitens der Regierung kommen würde, oder von Verdi, wir kümmern uns jetzt auch um die Logistikbranche, dass die auch Ausgleich bekommen und dafür versucht bitte den Schaden zu minimieren und fahrt sonntags für die Bevölkerung, dann würde ich mich drauf einlassen. Ja, dann ja. Also das ist ja, glaube ich, auch hauptsächlich ein Verdi-Streik, ne, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. So, ja, und die Verdi-Jungs, Mädels, die sind ja auch für LKW-Fahrer zuständig. Ja, das ist jetzt die Problematik, warum ich mich darüber so aufrege, weil, ey, wir sind zwar für die LKW-Fahrer zuständig, aber Sonntagsfahrverbot lassen wir denn diesmal. So, was? Hä? Auch noch nicht mal ein Statement von Verdi, dass die sagen, hier nix, die fahren jetzt nicht sonntags, damit ihr alles. Ja. Nicht damit, mal da kommt was. Genau, ja, weil die sensible, wie haben die sich in den Nachrichten ausgedrückt? Weil die sensible Infrastruktur, und dazu gehören wohl die LKWs, die muss laufen. Ah, ja. Okay, jetzt sind wir auf einmal sensible Infrastruktur, sonst sind wir die Arschlöcher. Das ist also. Und gut, also wirklich, das ist abstrus, das ist wirklich so pervers, wenn du überlegst, wie viel Gehaltserhöhung die bekommen sollen, auch zu Recht, aber warum passiert hier bei uns nichts? Ich verstehe es nicht. Ich sag ja, wir werden da tatsächlich richtig, und das spürt man jetzt wieder, komplett ausgegrenzt, ne? Lohnerhöhungen für alle, außer die LKW-Fahrer, die lassen wir mal weg. Guck mal, wie beknackt zum Beispiel das ist. Also, hier wird nicht ansatzweise irgendwie über LKWs oder Leuten in der Transportbranche. Wir müssen das verallgemeinern, wir müssen sagen, Leute in der Transportbranche. Ja. Es gibt ja auch die jetzt kein LKW fahren, sondern die Kleintransporter. Transporter, sogar PKWs und so. PKWs, das, genau. im Kurierverkehr und so weiter. Also diese ganzen Menschen, die dort arbeiten, die das Leben hier am Laufen halten, die werden komplett ausgegrenzt. Da ist kein Wort drüber verloren. Nö. Aber ein Wort drüber ist verloren, dass ein LKW-Fahrer, da wird es extra betont, einen Klimaaktivisten in den Magen getreten hat. Ja, ich hab's gesehen eben, ja. Das. Ja, so. Guck mal, was mich daran stört, also A, was er gemacht hat, ist nicht richtig. Und übrigens, sonst verpixeln sie alles, ne? Aber die Firma haben sie nicht verpixelt diesmal. Ja. Damit der auch schön Shitstorm kriegt, ja. Siehst du ja überall, dass da Gabe draufsteht aus Hamburg. Ja, na klar, aus Hamburg. So, genau. Und ich finde es so, faszinierend, wenn du andere Bilder gesehen hast, wo körperliche Übergriffe auf Klimaaktivisten getätigt wurden. Mhm. Da hat doch niemanden, der den Klimaaktivisten darunter zerrt oder Gewalt antut oder sowas, interessiert doch nicht seinen Berufsstand. Niemand. Nein. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, ja. In dem Fall Schlagzeile, LKW-Fahrer tritt Klimaaktivisten in den Magen oder körperlich und bla bla. Ist natürlich wieder richtig förderlich für unser Ansehen, aber. Das meine ich ja. Guck mal, da im Hintergrund steht zwar der LKW, aber wer sagt denn, dass er nur, also wir aus der Logistikbranche sehen, dass er die Gabelklamotten anhat, aber im LKW im Hintergrund steht. Und jeder, der jetzt nichts mit LKW zu tun hat und bla bla, der sieht ja nicht, dass der jetzt dazugehört, sondern sieht nur einen Mann, der einen Klimaaktivisten dann noch in den Magen tritt und da von der Straße zerrt. Genau. Warum muss dann ausgerechnet die Schlagzeile, LKW-Fahrer rastet aus, LKW-Fahrer bla bla und sofort, da werden wir erwähnt, komisch. Ja. Das meine ich, da sind wir wieder voll dabei, wenn es so negativ und jetzt ist einer, der ausgeklingt ist, warum auch immer, spricht jetzt, ist jetzt quasi der Buhmann für 300.000 andere Beschäftigte. Ja, na klar, natürlich. Ja. Und das nervt mich. Ja. Ich finde es ganz schlimm. Ist es auch. Es nervt auch. Richtig. Also du genauso weißt, wie die Klimaaktivisten nerven. Die nerven auch. Also, ja. Pass auf, den Ansatz der Klimaaktivisten finde ich ja in Ordnung, weil wir müssen was ändern. Richtig, genau. Also der Ansatz ist komplett richtig. Bin ich dafür. Ja. Aber wie schon viele andere gesagt haben, die im öffentlichen Leben stehen und in irgendwelchen Talkshows oder Podcasts oder sonst irgendwas, frage ich mich, und das geht auch an Fridays for Future oder an die letzte Generation. Meine Frage ist, warum belastet und stört ihr nicht die Menschen, die Entscheidungen in diesem Land treffen? Warum die Menschen, die danach leben müssen? Genau. Was kann ich denn dazu? Richtig. Warum setzen die sich nicht vom Bundestag und lassen die Abgeordneten nicht rein zum Beispiel? Geht denen doch auf die Eier, wenn oder die nicht raus. Was weiß denn ich? Die halten sich nicht an die Abkommen, bla bla, aber doch nicht der einzelne Bürger, der jeden Tag ums Überleben kämpft. Manche kämpfen ums Überleben, weil die Geld verdienen müssen. Genau. Den geht ihr auf den Sack. Was haben wir denn damit zu tun? Guck mal, und sie sorgen ja dafür, dass die Bevölkerung immer mehr den Bock auf diese Menschen hat, obwohl die Sache so wichtig ist. Ja. Sie verursachen genau das Gegenteil. Ja, genau. Und ich verstehe nicht, warum Warum die das nicht checken. So, Guck mal, man muss ja nicht an die Bundesregierung gehen, aber es gibt so viele Kommunalpolitiker. Überall, die irgendwo frei rumlaufen, dann bindet euch doch bei denen ans Auto oder bindet euch bei denen an die Wahlzentrale oder an was weiß ich wo. Aber doch nicht den Leuten, die morgens zur Arbeit fahren. Also der Ansatz ist auch komplett falsch. Das ist, ich check nicht, dass die das nicht checken. Ja. Auch eine Antwort darauf auf die Frage, weil die haben ja schon mehrere gestellt, da gibt's ja auch nicht. Nee, die antworten ja selten, ne? So oder so. Ja. Dann kommt ein Reporter und fragt da so einen Festgeklebten, die wortlos, die sagen einfach nichts. Ne? Genau. Aber es ist halt wirklich, wie gesagt, die Sache als solches habe ich Verständnis für. Wir haben nur diesen einen Planeten und wir müssen was machen und bla bla. Und wenn man die falschen Leute den Alltag und das Leben schwer macht, bin ich der Meinung, ist das wirklich der falsche Weg. Ja, genau. Ja, die letzte Generation mit dem falschen Weg. Was hat da dieser Typ, der ständig freitags bei der Bild ist, da, der sagt, ey, wieso klebt ihr euch denn nicht mal in Neukölln fest? Mal gucken, wie lange. Das würde ich mir ist eine berechtigte Frage, das machen die natürlich auch nicht, ne? In so Brennpunkten, ne? Weil die genau wissen, dass die das kommst wahrscheinlich. Kommst du nicht mehr lebend raus. Ja. Kommst du ja nicht mehr lebend raus. Und wir haben ja wirklich auch dieses, wir haben im Moment ein Gewaltproblem, wir haben im Moment gerade so diese, heißt eine absolute Katastrophe, lass uns mal ganz kurz, bevor wir zu den Kommentaren, wir kommen wieder nicht zu diesen Fragen, aber ein Thema noch mit dir, die Luise-Geschichte. Oh, du meine Güte, das regt mich auch auf. Pass auf. Ja, erzähl. guck mal, ich finde, man sollte wirklich unterscheiden, wenn das Kind, das ein anderes Kind tötet, 12 Jahre alt ist, nicht strafmündig ist, okay, in einer Affekthandlung, also in einem Totschlag, also einem nicht geplanten Prozess, dann psychologische Betreuung und hin und her, bla bla, bin ich schon richtig für. Aber die Mädchen da, die 12-Jährige getötet haben, das war haben geplant. Ja, wie man jetzt rausgefunden hat, das schon lange geplant, sich erkundigt, bis zu welchem Alter man strafunmündig ist. Mhm. Und dieses Mädchen mit 70 Messerstichen, nachdem man sie versucht hat zu ersticken mit einer Plastiktüte, erstochen hat und dann blutend einen Abhang runtergerollt. Waren das nicht 33 Messerstiche? 70. 70? Laut echt? Letzter Obduktionsbericht, der jetzt rauskam, 70 Messerstiche. Wie haben die das gemacht? Also, wenn du anfängst, jemanden zu stechen irgendwann und der schreit ja dann, spätestens dann muss so eine Abschreckhaltung ja kommen, wenn man einen gesunden Menschenverstand hat und sofort das lassen. Und meiner Meinung nach, wenn du 70 Mal auf jemanden einstichst, egal wie kackalt du bist, dann stimmt was mit dir nicht. Nee. Ich bin auch der Meinung, die müssen weggesperrt werden, strafmündig hin oder her. Das interessiert nicht. Weg damit, fertig. Runter. Die haben doch in der Öffentlichkeit überhaupt nichts zu suchen. Das kann doch nicht sein, dass die einen Menschen getötet haben und wenn es richtig so kommt und die haben ihre psychologischen Sachen hinter sich, dann gehen die weiter ganz normal durchs Leben. Ja, klar. Ich glaube nicht, dass die ein schlechtes Gewissen haben in 4-5 Jahren noch oder so. Wenn du so eine Tat machst. Ich glaube auch nicht. Also, ich kann mir das nicht vorstellen, sagen wir es mal so. Ne? Also, bin ja nur kein Psychologe oder so, aber wie gesagt, die haben komplett einen weg. Die sind durch. Es ist ein Mord. Es ist geplant worden, sie haben sich genau erkundigt, was kann ihnen passieren, was kann ihnen nicht passieren. Und da muss die Justiz, da muss was geändert werden. Ja, und jetzt überleg mal, was das Umfeld auch von denen macht. Ja? Siehe die Eltern. Ey, die sind ja weggezogen. Die werden jetzt ein halbes Leben auf der Flucht sein, sag ich dir so, wie es ist. Ja, also, bis das aus den Medien raus ist, die sind erstmal weg. Ja. Weil die können da nicht zu, die Eltern. Die sind natürlich, nein. Bleibt ja auch Zweifel, auch deren Kinder, aber ich würde mir tatsächlich als Vater sagen, was habe ich hier für einen Dämon zu Hause? Ja. Ja. Soll ich einen Exorzisten holen, mal kurz mal drüber schaut? Ganz ehrlich, wenn ich der Vater von dem Kind wäre, dann könnte es erstens froh sein, dass es nicht im Krankenhaus gelandet ist, von meiner Seite aus. Und zweitens, ich hätte die sofort abgegeben ans ans Jugendamt. Sofort. Ich weiß, instant, ja immer noch, das verhält sich ja zu dir dann immer noch normal. Aber ich weiß nicht, das ist schwierig. Ich würde echt überlegen, was habe ich hier für ein Zwei-Gesichter-Kind zu Hause? Ja. Die eine eiskalte Mörderin ist. Ja. Und das bleibt sie. Ja, zwar nicht verurteilt, aber sie ist für mich eine Mörderin. Ja, eine Verurteilung wird es ja nicht geben, ne? Das ist was. Was? Eine Verurteilung wird es ja nicht geben in dem Sinne. Stand jetzt, nee, es ist ja, die Gerichtsbarkeit hat ja dafür nichts da. Sie gelten als strafunmündig. Heutzutage sind die ersten Kinder mit 12 schwanger. Ja, klar. Man muss das anpassen. Die Generationen nach uns sind wir waren ja schon früh reifer als unsere Generation davor, als die Generation vor uns. Ja. Und unsere Nachfolgegeneration, Generation TikTok, sage ich jetzt einfach mal, sind noch frühreifer. Ja. Ja, was ich manchmal auf TikTok da für halbnackte 12-jährige Mädchen tanzen sehe, frage ich mich ganz im Ernst, ist TikTok nicht ab 18? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. So, aber ist egal. TikTok ab 18? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, TikTok ist ab 18, oder nicht? Aber du kannst mal eine Frage vorlesen. Ich guck mal ganz kurz, ob TikTok ab 18 ist. Soll ich mal, wer uns geschrieben hat. Ja, diesmal weiß ich, an welchen Ordner ich kramen muss hier. Ja. So, TikTok 18, Leute, ihr müsst einmal. Oh, ich habe halt, weißt du, es ist auch so nervig in diesem Land. Es regnet und ich habe schlechten WLAN und alles. Es ist eine Katastrophe. Verpennen einfach alles in diesem Land. Es ist so schlimm. Hartmut schreibt: Ich bin entsetzt, als ich bei Folge 15 Hörer lese. Eigentlich heißt es Hörer. Ja, ich weiß. Was? Nee, ist ab 12, Entschuldigung, ist ab 12. Ab 12, krass. Siehst du? Ah, okay. Aber da treiben sich ja trotzdem auch viel Jüngere rum, ne? Also weit unter 12, ne? aber... Ja, das sollte man dann überlegen. Aber ich meinte, es wäre mal ab 18 gewesen. Ich weiß nicht, warum das jetzt ab 12 ist. Oder es kann auch sein, dass ich mich täusche. Keine Ahnung. Was Hartmut hat sich über was? Ich hatte einen Tippfehler und habe Hörer falsch geschrieben. Das, so. Ja, da ist er drauf eingegangen. Ich denke, hat keiner gerafft. Hartmut hat es gecheckt. Das ist, okay. Yeah. Hartmut der Checker. Ja. Dann habe ich hier von Ingo eine Nachricht. Guten Morgen, als Thema könntet ihr ja mal überholen. Sorry, könntet ihr mal über LKWs reden, die auf der dritten Spur überholen. Das ist doch total verboten. So habe ich das damals gelernt. Oder Abstand überholen vor in der Baustelle rein. Oh, ach, kurz von der Baustelle meint er, ne? Wenn man dann noch rauszieht und überholt. Ja, das. Und was mich so auf die Palme bringt, ist Tagfahrlicht. Da sind die Autos hinten fast immer dunkel und das im Nebel. Gruß Ingo, PS, Name darf gesagt werden. Habe ich ja schon. Gut, ne? Yo Ingo. Also dritte Spur ist ja generell, sollte da ein LKW sich nicht befinden. Aber ich bin ja ein ehrlicher Mensch und ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch schon mal im Hattenbacher, wo ich da gesehen habe, dass da zwei mit 35 hochfahren und ich komme da mit 80 hoch. Und hinter mir war kein Auto. Also ich gucke immer tatsächlich, ob da Autos kommen. Und wenn da kein Auto war, dann bin ich auch mal ganz links. Das war eine Sache von 10 Sekunden, war ich dran vorbei. Ja. Also, habe ich auch mal gemacht. Was die Baustellen angeht, da habe ich auch schon gefettfingert, bin ich ganz ehrlich. Dann ist das so, dann hast du ein bisschen geträumt, bla bla bla. Dann ziehst du raus, überholst und dann siehst du auf einmal so, Fuck, Baustelle 400 Meter. Das passiert und in den meisten Fällen, wenn es denn auch möglich ist, bremse ich dann wieder ab und... ordne mich dann auch fährst, wieder ein, aber... Fährst hinten wieder ein, genau. Gibt's, aber ich glaube, Ingo meint die Kandidaten, die dann gegenhalten. Ja, genau, die gibt's auch. Ja. Und da kenne ich ja meinen Arbeitskollege so. Der tut das nicht, aber dem ist das öfter schon passiert, dass die Leute dann gegenhalten und dann scheiß auf die Baken, ne? Dann springen ein paar Baken durch die Gegend. Das wird ja eng in der Baustelle, ne? So, ja, ja. Also im Endeffekt kannst du dann nachher nur noch als der gerade überholt wird, bremsen und lass den Penner ziehen. So, das. Also, genau, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das auch aufgehabt. Man ärgert sich dann auch so, man macht dann so den Move und das macht wohl jeder. Mal gucken, wer jetzt hier den kürzeren zieht, wie lange hältst du durch, gegenzuhalten. Ja, ja. Aber bevor es dann kurz vor knapp kommt, sag ich mir dann, ey, ich möchte hier in Ruhe meine Schicht noch fahren und möchte mein Hörspiel weiterhören und habe jetzt keinen Bock, hier mit dir auf dem Standschreiben zu stehen, zu warten, bis die Polizei kommt, weil wir einen Unfall gebaut haben, dann bremse ich ab. Ja. Es macht keinen Sinn. Nee. Und da wären wir dann tatsächlich wieder bei dem Thema BF3, ne? Dieser BF3-Unfall, ne? Der hätte locker vermieden werden können, hätte man sich. Aber gut, hätte Fahrradkette, wir kennen das. Ja. So, ja, wie gesagt, LKW-Überholverbot, wenn das die Frage auch noch war, finde ich. Also, man kann sich ja mal reinversetzen, wenn man jetzt mit dem PKW. In Urlaub fährt oder fährt irgendwo hin und man ist jetzt PKW-Fahrer und dann hast du da auf einmal LKWs, die halt länger überholen. Ich als LKW-Fahrer sag dann auch, boah, Alter. So, und wenn du dann dich in einen PKW-Fahrer reinversetzt, der überhaupt nichts mit LKWs am Hut hat, dann kann man schon nachvollziehen, dass die das nervt, aber man muss es den Leuten mal richtig erklären, warum man auch mit 3-4 km/h überholt. Ich kann es ja mal so sagen. Es ist meistens zum Beispiel ein Überholverbot fängt dann meistens an, wenn es zu einem Berg hochgeht. Dann fängt das Überholverbot an. Ja. Aber da geht es meistens am schnellsten. Das stimmt, so. Ja. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast einen Tanklastzug vor dir, der ist schwer beladen und du bist leicht. Und jetzt kommt der Berg, es ist Überholverbot und du tuckerst da jetzt mit 30, 40 den Berg hinter dem her, weil du darfst nicht überholen. Genau. So, jetzt kommt die gerade Ebene oder bergab. Also Tanklastzug jetzt wird es nicht machen, aber sagen wir mal irgendein anderer schwerer LKW. Und dann ist es doch so, Rainer, dass der da auf einmal das Laufen anfängt. Ja, na klar, natürlich. Du kommst nicht vorbei. Genau. Dann könntest du überholen, ist Überholverbot aufgehoben, aber dann kommt der in Schwung und fährt mit über 90 bergab und auf der geraden Strecke und du kommst dann nicht mehr hinterher und nicht dran vorbei. Und dann kommt der Berg, wo du ihn dann packen könntest, weil wenn viele Berge kommen, dann fährst du halt dann ihm weg. Dann kannst du wieder nicht überholen, weil ein Überholverbot ist. Und das ist, oder wenn du einen hast, der so unregelmäßig fährt, was einfach nervt irgendwann. Also es kann jeder PKW-Fahrer gerne mal probieren. Ich sag's immer wieder. Ja. Fahrt mit dem PKW auf der Autobahn. Sucht euch einen langsam fahrenden PKW. nehmt 50 Meter Sicherheitsabstand und fahrt einfach mal hinter dem eine halbe Stunde hinterher. Ihr verliert die Nerven. Mhm. Irgendwann zieht ihr raus. Dann ist das irgendwann so. Zieht ihr raus. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gehabt und auch natürlich live im Stream. Da sage ich dann immer, ey, mir ist jetzt scheißegal, wie lange ich jetzt hier auf der Mitte bleibe. Ich bleib jetzt hier, bis der hinter mir ist. So, das, ja. Du irgendwann verlierst du die Nerven. Ne? Dann kommen aber so ganz kluge an und sagen, ey, fahr doch erstmal in die Raststätte, hol dir einen Kaffee und dann fährst du weiter, dann ist der auch nicht mehr da. Ja, aber wie oft willst du das machen? Jedes Mal oder was? Also, ja. Beschreibe ich das immer, LKW-Fahren ist nicht nur eine reine Theorie, sondern ist auch ein wohlbefindendes Fahren. Mhm, genau. Zum Beispiel dieses Platooning, wo man den Sicherheitsabstand wird dann stark eingeschränkt und der vordere LKW nimmt automatisiert das Fahren und alle anderen reihen sich wie so ein Zug hinterher, wo ich gesagt habe, das würde ich niemals machen, weil ich gucke doch nicht die ganze Zeit hinter auf eine Wand. Ich fühle mich nicht wohl. Nee, das ist so. Das geht mir genauso. Ich würde es nie machen. Also das ist wieder von Theoretikern. Ja klar, sparen wir dann Platz. Weil dann nicht mehr 50 Meter jeder LKW hintereinander blablabla, sondern, keine Ahnung, 10 Meter oder 15 Meter, was weiß ich, wie lange das weiter dann ist. Aber ich als Fahrer fühle mich da nicht wohl. Nee. Und deswegen würde ich es nicht machen. Und ja, Überholverbot. Ja, sagen wir mal so. Es würde nicht so nervig sein, wenn unser Bund durch Sparkostenmaßnahmen schon lange, lange alles auf dreispurig, vierspurig hätte ausgebaut. Dann hätten wir alle das Problem nicht. Ja, genau. Das hätte aber schon viel, viel früher passieren müssen. Nicht jetzt erst oder so oder vor 5 Jahren, sondern tatsächlich in den 80er, 90ern vielleicht sogar. Ne? Ja, genau. Nee, aber da musste man ja überall anders sparen. Ne? So, aber na gut. Dann kommen wir, glaube ich, auch schnell zur nächsten Frage. Tim fragt, warum haben LKW-Fahrer so einen schlechten Ruf? Von wegen so, die gucken ja nur aus dem Fenster und sind faul. Das kann ich ganz leicht erklären. Das ist nämlich genau das, was die breite Masse tatsächlich nur sieht. Nämlich auf der Autobahn, wie wir hinterm Steuer sitzen. Die sehen ja gar nicht, was wir nebenbei noch alles machen, also außerhalb der Autobahn, sage ich mal so, an den Rampen, an den LKWs kurz vor Fahrtantritt etc. pp. Das ist der Grund, denke ich mal, oder? Wie siehst du das? Naja, ich frage mich bei dieser Aussage immer, also es muss noch einen anderen Punkt geben, warum diese Aussage nur auf LKW-Fahrer gemünzt wird, weil dann könnte ich jetzt Lokführer und Straßenbahnfahrer ansprechen, die müssen nicht mal lenken. Die gucken auch nur aus dem Fenster. Das sind ja Lokführer, sage ich immer zum Spaß, ne? Ich sage immer zum Spaß, Lokführer sind die Leute, die bei der LKW-Prüfung durchgefallen sind, weil sie nicht lenken konnten. Da distanziere ich mich, bevor ich hier was distanziere ich mich. Das ist natürlich nur Spaß. Es ist natürlich, ich meine das im Fairness, also die machen ja genau das, denselben Job, sie machen eine Fahrtätigkeit und machen aber eine entscheidende Sache weniger, denen wird freie Fahrt mit Signalen und die brauchen nicht lenken etc. Sie machen natürlich andere Sachen, aber ich würde jetzt mal behaupten, weniger als ein LKW-Fahrer. Mhm. Fahrtechnisch. Rein fahrtechnisch. Das weiß ich nicht genau, da müssten wir L-Rex fragen. Der ist zur Ausbildung, also, Lokführer. Naja, also klar, er muss die Signale und bla bla und alles beachten und hat da bestimmte Anbremswege und hin und her, wobei beim ICE gibt es, glaube ich, automatisches Anhalten mittlerweile und was auch immer, aber es geht mir jetzt einfach nur um das rein theoretische. Er muss nicht lenken, er muss einen Gashebel, er hat den Totmannschalter, den er bedienen muss, er muss Kontakt zum Führerleitstand und was weiß ich, wie das alles, keine Ahnung, wie das heißt. Aber vom rein theoretischen Fahrablauf macht ja ein, sagen wir mal, ein Straßenbahnfahrer weniger als ein LKW-Fahrer. Mhm. Weil wir müssen noch lenken und wir haben es noch mit Gegenverkehr und Mitfahrenden auf unserer Seite zu tun. Ja. Yeah. Das hat ein Straßenbahnfahrer jetzt, klar, hat auch Verkehr um sich rum, aber nur um das rein runterzubrechen jetzt. Ich will damit jetzt nicht einen Straßenbahnfahrer von der Qualifikation mindern und auch keinen Zugführer mindern. Ich wollte es nur runterbrechen. Ja, genau. Wenn der Spruch kommt, wir gucken nur aus dem Fenster, was machen denn die anderen? Aber bei den anderen, da ist es komplett etabliert, dieser Beruf. Ja, da sagt keiner was. Das ist so. Und das frage ich mich, woher das gekommen ist tatsächlich. Mhm. Ich kann mir nur vorstellen, dass das immer noch weitergetragen wurde von ganz, ganz früher, wo das ein sehr gut bezahlter Job war damals. Ja, das war wirklich so. Ein sehr, sehr gut bezahlter Job war. Da haben die Fahrer auch noch richtig Ansehen, ne? Ja, aber mit geringen Aufnahmequalifikationen, lass es mich so sagen. Ja, gut, also du musstest atmen können. Ja. Früher war es kein Lehrberuf. Früher von der Bundeswehr weg, damals gab es die Wehrpflicht noch. Du hast, keine Ahnung, wenn du richtig Ausland gefahren bist, bist du mit 10.000 Euro nach Hause gegangen. Und das mit dem Schulabschluss, den keinen interessiert hat. Und dann hast du natürlich auch den einen oder anderen, der nicht die hellste Kerze auf der Torte war, der dann diesen Job gemacht hat und gut Geld verdient hat. Vielleicht kommt das von damals, aber das ist schon lange überfällig. Ja. Ja. Mittlerweile ist es ein Lehrberuf und es gibt tatsächlich auch Leute, die da durchfallen. Ne? So, das ist so. Das. Ja, hoffentlich. Ja. Also wenn die nicht geeignet sind, müssen sie durchfallen. Richtig, genau. Der Punkt ist einfach, es ist also wirklich, was viele einfach immer unterschätzen, ist der Stress in diesem Beruf, den du allein durch das hohe Verkehrsaufkommen stundenlang über dich ergehen lassen musst. Ja. Dann das Gedränge von uns Fahrern selbst gegeneinander, übereinander, hintereinander. Wir sind auch nicht immer einfach. Das, und das ist stresst halt ungemein. Ja. Dann hast du zum Beispiel den Stress, wenn jetzt ein Fernfahrer, der jetzt jeden Tag einen anderen Kunden anfährt, der kommt dann in irgend so ein kleines Dorf rein. Der muss genau gucken, welche Straße fahre ich jetzt rein, sonst fahre ich wieder um Pudding und verliere wieder eine halbe Stunde, bis ich wieder gedreht habe und bla bla bla. Aber hinter dir hupen schon alle, weil du nicht schnell genug fährst. Ja, genau. Weil ne, so dieser ganze Stress, dann hast du den Disponenten, der dir auf den Keks geht und. Es ist so eine, anders gesagt, es gibt doch einen Grund, warum keiner diesen Job mehr machen will, so gut wie keiner mehr. Da fragt euch das mal. Ja, jetzt stell dir mal vor, es würde 10.000 Euro im Monat dafür geben für den Job, dann hätten wir keinen Fahrermangel, sagt ihr, so wie es ist. Das ist ja. So. Aber da würde die Margarine und alles andere auch ein bisschen teurer werden. Ich glaube, das ist der Grund, ja. Warum sich da, weil, weißt du, ich glaube, unter vorgehaltener Hand sagen die, wir können jetzt uns nicht um die kümmern, weil dann müssten wir, wären die Endverbrauchspreise noch teurer und die Inflation würde noch mehr steigen. Ja, na klar. Natürlich ist das mit ein Grund. Klar, logisch. Deswegen ignoriert man uns komplett und da sie wissen, dass wir keine Lobby haben. Ja, können sie es machen. Wissen sie auch, dass wir uns nicht wehren. Ja, das ist so. Das ist halt wirklich so. Das. Genau, das ist der Grund, warum sich im Transportgewerbe keiner drum schert, auch von dem von der Verdi, von den Politikern, weil sie A wissen, verdienen die jetzt auch mehr, die Inflation würde steigen, die Endverbrauchsprodukte würden teurer werden, die Bevölkerung wäre noch unzufriedener, das würde für uns als Regierung noch schlechter aussehen oder ausgehen. Und da wir wissen, dass Lkw-Fahrerinnen und Fahrer oder allgemein Mitarbeiter im Transportgewerbe keine Lobby haben, die können sich nicht wehren, denen wird sowieso nicht geholfen, die arbeiten sowieso weiter, weil die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, deswegen kehren wir das schön unter den Teppich und halten den Mund. Das ist der Grund, meiner Meinung nach. Ja, das ist, der Meinung bin ich auch tatsächlich, ja. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Ein junger Mensch, der namentlich nicht genannt werden möchte. Wie das aussieht, jetzt ist auch noch mein Handy gesperrt. Warte, ich lese so vor. Namentlich nicht genannt werden. Könntest du dir doch irgendeinen Namen geben können? Wir nennen ihn jetzt einfach Horst. Horst. Ich denke, der ist jung, dann ist es ein Konstantin. Okay. So. Ah, jetzt habe ich es. Ich habe das Handy entsperrt. Hammer, ne? Also. Ja. Wie sieht es mit Versicherungsschutz aus, wenn man selber auf- und ablädt in fremden Firmen? Das ist eine interessante Frage. Ich weiß es nämlich tatsächlich gar nicht. Naja, also es steht ja klar und deutlich geregelt, dass bis zur nächst abschließbaren Tor etc. der LKW-Fahrer dafür zuständig ist. Also quasi, sagen wir mal, du fährst eine Rampe bei irgendeinem großen Zentrallager und du stellst die Palette auf die Rampe drauf und der Lagerist in der Theorie würde diese Palette dann nehmen und würde sie dann bei sich irgendwo verräumen. Eigentlich sollte das genau so sein, ne? Aber ist es ja nicht. Genau, das ist die Theorie. Manchmal scannst du sogar noch selber, aber ist egal. Genau. Und es ist ja natürlich gang und gäbe, dass zum Beispiel in Großzentrallagern, damit die Fahrer nicht so rummaulen, wird denen so ein Schnellläufer zur Verfügung gestellt, also so wie so eine Arme, also wie so ein Hubwagen elektrisch. Ja. Nennt sich Ameise. Dafür gibt es noch einen Schnellläufer, da stehst du drauf. Musst dafür aber auch einen Führerschein haben. Ja. Das sind nämlich die sogenannten Flurförderfahrzeuge meines Wissens. Richtig, genau. Dafür musst du einen Lappen haben, ja. Und damit fahren halt auch die LKW-Fahrer hin und her, obwohl die gar nicht so einen Lappen haben, damit sie halt schneller entladen können, was normalerweise der Lagerist machen sollte. Wenn damit dann irgendwas passiert, kommt die Berufsgenossenschaft und fragt, warum fährst du mit diesem Teil durch die Gegend? Und wenn du Pech hast, bleibst du auf den Größteil deines Schadens, sagen wir mal, du brichst dir den Knöchel wegen irgendwas, damals ein Arbeitskollege von mir auch passiert, kann es sein, dass die Berufsgenossenschaft sagt, nee, du hättest damit gar nicht fahren dürfen. Ja. Dann hast du ein Problem. Also versicherungstechnisch ist mein letzter Stand und ich habe mich darum nicht mehr gekümmert seit keine Ahnung, 10 Jahren oder so, ist für das Verbringen im Lager der Lagerist beziehungsweise die Firma, also der Endkunde verantwortlich und nicht du. Bei Planaufliegern ist es ja ganz klar, musst du ja dann auf der Plane die Palette hin und her rollen, fahren, wenn der Stapler es nicht seitlich macht, hin und her, das ist was anderes. Also wenn es auf dein Auflieger aufgestellt wird und du einen Hubwagen hochgebracht bekommst und du bist dann im quasi in dem Auflieger verräumen beziehungsweise positionieren musst, dann genau. Bist du versichert. Ja, aber das, denke ich, sollte klar sein, ne? Weil das ist dein Arbeitsbereich und ja. Dann bist du natürlich versichert. Genau, aber alles, was so in den Räumlichkeiten des Kunden stattfindet und du da irgendwie was rumräumen musst und bla bla, fällt nicht in deinen Zuständigkeitsbereich. Da also ich müsste nochmal nachlesen. Ne? Da könnt, also wie gesagt, ganz hundertprozentig weiß ich das auch nicht. Ich glaube aber schon, dass wenn du da die Lagertätigkeiten machst mit die Palette an den richtigen Ort stellen, vielleicht sogar noch scannen etc. pp., dann wird es wirklich schwierig für eine Versicherung und für dich, wenn was passiert. Ich habe das in der ersten Woche bei einer Spedition gehabt, da musste ich bei Rewe in Hildesheim, glaube ich, da ist Rewe Großzentrale, da musste ich hin. Und zwar Kühler, 66 Paletten. Doppelstock, ne? Mhm. Und und kommst in dieses Kühllager rein, die laufen da rum wie diese Michelin-Männchen mit diesen dicht gepolsterten Thermosachen und bla bla und du kommst halt, ja, wie ein Schlumpf da an, ne? Morgens T-Shirt, kurze Hose. Ja, genau, frierst den Ei ab. Und dann kommt dieser schlecht gelaunte Typ an mit seinem Wägelchen, wo so ein Barcode-Drucker drauf ist und so ein Handscanner, kommt dann mit angefahren, quietsch, und sagt dann zu mir, hier die Paletten hin, so und so Zentimeter Abstand hintereinander. Wenn du Holzpaletten hast, wo Wurst waren, also diese E2-Kisten, diese roten. Ja, ja. Wenn da weniger als 2 Kisten auf so einer Palette sind, also es, damit ich das erklären kann, es wurde so gepackt in verschiedene Filialen. Paletten wurden nach Filiale gepackt. Und eine Filiale kriegt jetzt wahrscheinlich nur dann mal 2 E2-Kisten statt 40. So. Also wurde diese Palette dann quasi nur mit 2 E2-Kästen beladen. Mhm. Dann, und die war auf Kunststoff, auf diesen H1-Kunststoffpaletten. Dann sollte ich quer durchs Lager gehen, eine Holzpalette holen, die Kunststoffpalette gegen die Holzpalette austauschen, diese E2-Kisten auf diese Holzpalette packen und sie dann anordnen hin und her und sollte das sortieren. Ich muss dazu aber auch sagen, und dann durfte ich nicht Plastikpaletten hinter Plastikpaletten, sondern nur Holzpaletten hinter Holzpaletten und dann Plastikpaletten hinter Plastikpaletten. Das wäre wieder was für mich gewesen. Junge. Rainer, das war auch was für mich. Ich gucke, nachdem der mir den ganzen Satz runtergerattert hat, was ich jetzt hier alles machen soll, gucke ich den an und sage, sonst geht's dir gut. Guckt er mich an? Hast du deine Medikamente nicht genommen? Was? Ja, da guckt er mich an und du merkst schon die Stimmung. Ne? Der war auch ein sehr charakterlich starker Mensch und das bin ich nun mal auch. Mhm. Und dann sage ich, was machst du denn? Was machst du denn dann hier in der ganzen Szenerie? Du fährst dann mit dem Scanner ganz ein, da kommt so ein Druckding raus, ein Etikett und du klebst das drauf und mehr machst du nicht. Mhm. Und ich lade jetzt hier, also ich sage, und die Paletten sind alle kreuz und quer in diesen Auflieger reingeladen. Das heißt, du weißt, wie das ist an den Rampen, wo jeder LKW neben jeden LKW steht. Da kannst du nicht irgendwie großartig was rumladen, weil alles vollgestellt ist. Nee. Ich sage, ich mache gar nichts. Ich sage, das mache ich nicht. Ich sage, und ich hole hier nicht irgendwelche Paletten und packe hier irgendwelche Sachen um. Dann hat er gleich gesagt, gut, dann lädst du jetzt alles wieder ein. Annahme verweigert hin und her. Ich sag, gut. Hätte ich auch sofort wirklich, instant gemacht. Ja. Wirklich, erste Woche. Schöne Grüße gehen raus an Spedition Borg. Wir sind kann die ich das Borg. Sagen, war ja so. Ja, ja. Ich alles wieder rein. Der Typ ist weggewagen, ist dann in sein Büro gegangen, da war so Licht an, da war dann so sein Vorgesetzter hin und her. Die guckten dann aus diesem Fenster raus und sahen, ich habe alles wieder eingeladen. Also ich habe angefangen wieder einzuladen. War mir scheißegal. Ich hatte so schlechte Laune, 4 Uhr morgens. Mhm. Arschkalt. Dann kam der Typ mit seinem Chef und sagt, was machst du da? Ich sage, dein Kollege hat gesagt, ich soll alles wieder einladen. Alle verweigert, mache ich. Mhm. Nein, ausladen. Ich sage, ja, dann lad aus. Ne? Nein, du lädst das jetzt hier aus, das machen alle so. Ich sage, das interessiert mich überhaupt nicht, ob das alle so machen. Ich mach's nicht. Ne? Pass auf. Und dann sagt er, ja, dann müssen wir die Annahme verweigern. Ich sage, ja, aber du schreibst genau drauf, aus welchem Grund du die Annahme verweigerst. Richtig, nämlich, das ist immer wichtig. Genau, ich sage, weil ich nämlich lageristische Tätigkeiten, für die ich nicht zuständig bin, machen soll und du verweigerst deine Arbeit und ich schreibe drauf, dass ich auf der Rampe die Paletten abstelle, aber du dich weigerst, deine Arbeit zu machen. Und das schreibst du drauf und dann unterschreiben wir beide. Richtig, genau. Ende vom Lied war, ich habe es dann tatsächlich hingestellt und die haben es dann verräumt. gab dann aber auch gleich morgens, als die Disponenten zur Arbeit kamen, direkt einen Shitstorm-Anruf, was mir da einfällt, was da los war. Der Kunde hat sich beschwert. Ich sage, ja, brauchst mich ja nicht mehr hinschicken. Genau. Ich weiß aber, dass die das jetzt nicht mehr so machen müssen. Ich glaube, das macht jetzt tatsächlich das Lagerpersonal, wurde mir mal irgendwann zugetragen. Das ist tatsächlich nicht mehr so. Ja, so gehört sich's ja auch. Ne? Eine Reihe ist sowas. Das ist unglaublich, unglaublich. Ja, das war es tatsächlich an Fragen, ne, die wir haben. Das war eine ziemlich gut, weil wir haben 50 Minuten, dann kann ich nämlich gleich auf Toilette gehen. Ach, haben wir schon wieder so spät? Ja, wir haben schon wieder. Junge. Aber ihr könnt Fragen einsenden, tatsächlich, genau. Unter Helden der Straße auf Instagram. Richtig. Ich verlinke das für die Leute, die das Video gucken, verlinke ich das nochmal unten alles in der Videobeschreibung. Alles, was dazu nötig ist. Ne? Kai macht das bestimmt auch, gehe ich davon aus. Ja. Und stellt eure Fragen, ne? Auch oder, hier in den Kommentaren natürlich, ne? Klar. Oder hier in den Kommentaren. Überall, wo ihr Kommentare schreiben könnt, schreibt Kommentare lustig hin und her. Immer aber raus warte, damit. Ich muss noch ein lustige E-Mail zum Schluss. Oha, jetzt kommt die. Okay. Pass auf jetzt. Ja. Ich mache mein Postfach. Pass auf. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Und zwar am Samstag um 13:45, also um 13.16 Uhr. Freunde. Rainer, halt dich fest. Also es ist keine Liebesbotschaft. Nee, komisch. Was? Doch, ich krieg nochmal immer gute Nachrichten. Ja doch, ich aber die auch. Jetzt, ja. Das kann ich ja mal so sagen, ein Christian. Hallo. Warum verarschst du Seite an Seite? Hä? Mega-Hit Seite an Seite. Gibt es ja schon länger und viel besser als deine Version. Dann ein YouTube-Link darunter. Gruß, Chris. Jetzt sag mir mal bitte, was das für ein YouTube-Link ist. Das ist tatsächlich ein Lied, welches auch, also wenn du bei Spotify Seite an Seite eintippst, siehst du ganz viele Seite an Seite Lieder. Ja. Gut, das habe ich gesehen, ja. Ja. So, aber ich saß hier und da ploppte diese E-Mail auf, die habe ich immer auf einem Monitor auf und lese so, warum verarschst du Seite an Seite? Und ich denke mir, hä? Was verarsche ich denn? Ich habe ein Lied geschrieben, das Seite an Seite heißt, ist ja nicht verboten. Nein. Was? Dann klicke ich auf diesen YouTube-Link und dann ist es tatsächlich ein Lied von Christina Stürmer. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Ich kenne auch das Lied, natürlich. Ich mag Christina Stürmer tatsächlich. Aber ja, das Lied von ist Christina 11 Jahre alt. Genau, das Lied von Christina Stürmer hat aber nichts mit deinem Lied zu tun, nicht mal im geringsten. Weder der Text noch die Melodie. Also ich auch, weil ich gedacht habe, hä? Also A ist es eh GEMA eingetragen, es ist ja nichts, es ist künstlerisch, also ist alles gut. Aber ja. Ich habe gedacht, vielleicht hat sich tatsächlich irgendwas überschnitten. Und ich wusste das nicht. Weißt du, wie ich meine? Das kann passieren, na klar. Aber ich kenne das Lied zufällig tatsächlich. Also wirklich. Also. Und ich höre mir das an und denke, warum verarsche ich denn jetzt ihr Lied? Und ich kannte ihr Lied überhaupt nicht. Das ist 11 Jahre alt. Ich kannte es nicht. Doch, ich hatte im ersten Moment. Ja, du. Ja, ich aber nicht. Und ich habe im ersten Moment gedacht, weil ich das gekriegt habe, habe ich jetzt dieselben Texte genommen wie die, um Gottes Willen? So ein Zufall. Und wenn das dann rauskommt, dann heißt es, ich kopiere. Weißt du, ich meine? Ja, na klar. Ja, logisch. Ich schon wirklich Frost am ganzen Körper. Ich klicke da drauf, denke, was hat denn ihr Lied textpassagemäßig mit meinem Lied zu tun? Gar nichts. Nee, gar nichts. Nee. Das ist ein komplett anderes Thema. Das, also. Ja. Warum verarscht das seit einer Zeit? Aber eine Frage habe ich noch. Was sagst du zu dem Adressenleak? Orange, Morange, Tanzi? Okay, warte. Das kennt das Simon noch durch. Das, die paar Minuten haben wir noch. Ja. Okay. Also willst du die Zuschauer kurz abholen, dann gehe ich ganz kurz pullern. Ja, na klar. 2 Minuten. Hol du mich kurz ab, erklär denen kurz die Geschichte. Also die Geschichte ist, Orange Morange feuert gegen Tanzverbot und das geht natürlich schon ein bisschen länger. Casino-Streams etc. pp. Ihr kennt, die meisten kennen die Geschichte. Und auf der Gamescom gab es ein nicht so schönes Zusammentreffen von den beiden. Tanzi ist natürlich gegen Casino-Streams, so wie fast jeder, glaube ich. Und Orange Morange, einer der Befürworter. Und jetzt hat sich das Ganze halt ein bisschen aufgeschaukelt, ein bisschen mehr. So dass Orange Morange in einem Stream tatsächlich die Privatadresse von Tanzverbot geleakt hat. So, und das ist halt ein absolutes No-Go, ne? Das geht gar nicht. Und Tanzverbot hat wohl jetzt rechtliche Schritte eingeleitet und ich denke, dass der junge Herr, also Orange Morange, da wohl echt Probleme bekommen wird. Hoffe ich. Also, weil das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und I'm back. das, oh, das ging mal schnell. Und das ist ja sein praktisch ist sein Privatumfeld geleakt worden. Und das ist das. Wir wissen, was los ist. Wenn du gerade so bekannt bist wie Tanzverbot, das geht ja nicht. Das geht absolut nicht. Es ist wirklich eine Bodenlo-, es ist eine rote Linie überschritten, die ja. Es fängt da an mit, also sagen wir mal, wir fangen mit kleinen Sachen an, wie, ich würde niemals deine Telefonnummer leaken, auch wenn wir uns mega in die Köpfe kriegen, das ist, steht sich bei mir komplett außer Frage. Nee, würde ich auch niemals, im Leben nicht. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nee. Und die Adresse selber, dann, also er hat ja einen, ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, hat ja Tanzverbot eine Videoaufnahme von früheren Streams von Orange, wo er gesagt hat, dass er genau weiß, wo Tanzverbot wohnt. Ja, ja. Das heißt, er braucht nicht so tun, als wenn er da zufällig genau in dem Haus, wo Tanzverbot wohnt, auch eine Wohnung kaufen möchte. Also so allein diese Zufälle gibt es nicht. Nee. Ja. Ich finde, dass unter uns Influencern oder Digital Creators oder wie du es bezeichnen möchtest, ist das eine Linie, die man niemals überschreiten dürfte. Nee. Und da fehlt mir auch jegliches Verständnis. Und der hört ja auch nicht auf, er legt ja noch weiterhin nach. Er legt weiterhin nach, ja. Das ich habe jetzt gehört, dass er sowas gesagt hat wie, er zieht ja immer Tanzverbot, hier die Lola immer mit rein. Ja, ja. Sehr sympathisches Mädchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist sie, tatsächlich. Ich habe sie ja auch kennengelernt in Amsterdam und so. Wirklich mega sympathisch. Genau, ich hab sie noch nicht kennengelernt, aber ich finde sie halt sehr sympathisch. Und dass die da immer reingezogen, und er sagte dann zum Beispiel so einen ekelhaften Satz wie, wenn zwischen den beiden irgendwann mal Schluss sein sollte. Ach ja, die Geschichte. Oh, hör auf. Erzähl weiter. Ey, das ist ganz schlimm. Da sagt diese Orange, für jeden dürfte ja klar sein, wo Tanzverbot sein Geschlechtsteil schon mal drinne war, wird sich überlegen, ob er mit der was anfängt oder sowas. Ja. Also das ist wirklich an Geschmacklosigkeit schon nicht mehr zu überbieten. Nee, ist es nicht. Da frage ich mich, wo hat er den Kram her? Ist der 11 und hat das auf dem Schulhof alles aufgeschnappt oder was? Also ich sag dir, ich glaube, so wie der Skuros und der Batzi und der Orange Morange da, die Casino-Streamer, die von vielen da angegangen werden für ihren Content, die versuchen einfach, die sich so ein auf Gangster-Style so cool wie möglich sich über alle zu stellen und einen so auf, weiß ich nicht, was ich meine, so ghetto-mäßig so drüber zu stellen und dass die halt dann ihre Community da haben und die scheißen auf alle und die dissen alle nieder und machen halt einen so Faxen, aber. Ja, jetzt verstehe ich aber nicht, warum greift Twitch da nicht ein? Also, jetzt mal ehrlich, das steht doch ganz klar in den TOS. Das, also. Hat er die Äußerung auf Twitch gemacht? Ja, der hat die Äußerung auf Twitch gemacht, ja. Na klar. Aber auch, selbst wenn nicht, also ich meine, es war Twitch, selbst wenn nicht, in den TOS steht drin, dass du dich auch außerhalb von Twitch, also sprich, wenn du offline bist, ja, oder keine Ahnung, woanders gerade live bist, ja, dich auch an den TOS zu halten hast und schon gar nicht einen anderen Partner anzugehen. Ja. So, und das würde für Twitch doch alleine schon reichen, dem mal den kompletten Permaban zu geben. Nichtsdestotrotz benutzt der Twitch trotzdem weiterhin immer noch als Werbeplattform für seine Kick-Kacke da, ne? So das. Genau, Kick ist eine andere Streaming-Plattform, die jetzt gerade neu rauskommt. Und genau. Die sind immer vorher auf Twitch und dann gehen sie auf Kick rüber und spielen da Casino. Ja. Und ich weiß nicht, warum Twitch da immer noch nichts macht. Wahrscheinlich haben sie noch nicht so Schirm. Aber ich glaube, Tanzverbot hat ihn ja, glaube ich, angezeigt, ne? Ja, soweit ich weiß, ja. Also in den letzten Videos sagt er auf jeden Fall, er ist zum Anwalt gelaufen und dann geht alles seinen Weg. Ne? Ich denke mal, so viel kann er jetzt darüber auch nicht sagen, wegen laufender Ermittlungen und so. Ja, das. Also ich find's also wirklich, dass man sich mal da, dass sie sich, wir sind es ja gewohnt von den Leuten, dass sie sich da öffentlich ein bisschen da in die Köpfe bekommen hin und her. Ich hatte das in der Vergangenheit ja auch mit Sascha Vernünftig, der das auch immer gemacht hat. Ich habe das vermieden, ich habe da öffentlich gar nichts zugesagt. Mhm. Weil ich auf ich mag das nicht, so öffentlich, jeder macht gegen jeden ein Ansagevideo, jeder kriegt von jedem seiner Zuschauer irgendwelche bösen Nachrichten, ich hab da keinen Bock drauf. Das war früher mal modern, glaube ich. Das ja, kommt aus dem Rap, da ist es normal, dann pusht man sich auch, man kriegt auch mehr auf Dings, ne? Ja. Aber ich hasse das. Das ist unnötig halt, gibt halt nur Kopfschmerzen. Ich liebe meine Community, auch bei YouTube und Instagram und hin und her, ich kann Privatnachrichten aufmachen und weiß, ich werde nicht durchbeleidigt. Ja, genau. So, ich habe vernünftige Nachrichten und ich möchte halt nicht durch sowas zum Beispiel dann nicht mehr wissen, okay, kann ich einen Kommentar unter meinem Video lesen, kann ich Privatnachrichten aufmachen oder nicht, weil wenn da wieder irgendeine Scheiße steht, habe ich keinen Bock drauf. Das holt einen auch nicht so gerade ab. Nee, nee, nee, absolut nicht. Und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man, weißt du, wenn diesen Casinos, wie man, so den anderen Leuten, die anderen Leuten ja so egal sind, so wie sie immer sagen, die ganzen anderen, die Casino kritisieren. Ja, ja. Wenn die Skuos, Bazzi und Tanzverbot etc., wenn diese drei Knallis die anderen dann so egal sind, dann würden sie es auch einfach wegignorieren und die Accounts wegbannen und bla, dass man von denen gar nichts mehr mitbekommt und man macht dann nur seine Sache. Ja. Aber der Grund ist, dass sie immer frisches Geld farmen müssen und deswegen immer frische Zuschauer brauchen. Ja. Und dementsprechend machen sie das immer wieder. Aber ich verstehe nicht, dass die denn trotzdem noch so viel Aufmerksamkeit bekommen. Das geht mir nicht in die Birne. Also ja, jetzt von den Zuschauern her, ne? Also ich glaube, das ist der Grund, ne? Das ist nicht mehr wegen dem Content oder so. Ich habe da auch in diese Streams mal reingeguckt, da auf Kick von den Herrschaften. Es ist während die da die Slotmaschine drehen, ist immer die Thema Tanzverbot, Alpha Kevin. Und also sie reden die ganze Zeit über diese anderen Creator, die sie ja kritisieren und bla bla und das ist das Thema, was die haben. Ja. Und dementsprechend, da gucken die Leute deswegen rein. Ja. Naja, was soll's. Ich bin da auf jeden Fall raus. In dieser Casino, aus dieser Casino-Bubble, ich war da auch noch nie drin, da will ich auch gar nicht rein. Nee, und, wolltest dann auch nicht reingehen. Ich hoffe nur, dass Tanzi das richtig gut in den Griff bekommt und der mal so richtig einen zwischen also die Hörner bekommt, der Orange Morange, ne? Die ganzen das, alten Hasen. So, die haben ja alle, irgendwie sind die untereinander alle connected. Ja, ja. Und ja. Ich glaube, die größte Strafe, die sie erteilen könnten, wäre, dass sie einfach diese drei oder vier, was es ja da sind, Tasty, glaube ich auch, dass sie diese vier komplett ignorieren. Egal, was die sagen, egal, was die machen, alle komplett ignorieren. Wie sagt man das heute? Geghostet, ne? Die werden geghostet. Genau, ja. Genau. Alpha Kevin, Alpha Kevin sag ich schon hier, Hugo, keine Clips mehr dafür verwenden. Mhm. Die müssen sich einfach alle nur miteinander absprechen und wenn sie alle, sind die irgendwann irrelevant. Das stimmt, das wird wahrscheinlich gar nicht so lange dauern, bis die irrelevant sind. Genau. Ja. Und die werden auch nie wieder, also sowas wie ein Orange und Orange, ich glaube, also wer im Nachgang mit dem, also das war ja eigentlich so der unterhaltsamste von den allen. Außer der Bazzi hatte durch sein GTA-RP auch noch viel, aber hat auch viele seiner Zuschauer verloren, weil er dann die Fronten gewechselt hat. Die sich so menschlich so gedreht haben, ich glaube nicht, dass die in das normale Influencer- oder Creator-Game nochmal reinkommen. Also ich glaube nicht, dass andere mit denen nochmal irgendwas machen wollen. Ansonsten wären sie... Kann ich mir nicht vorstellen. Sonst sind sie nicht gerade nicht genug. Wenn, ja. Also... Weil es gibt noch die Möglichkeit, abschließend zu sagen, es gäbe noch die Möglichkeit von den Herrschaften oder gerade von Orange und Orange, gäbe es noch die Möglichkeit zu sagen, Entschuldigung. Das wird nicht kommen, das glaube ich nicht. Genau, das zeigt die charakterliche Eigenschaften des Herrn. Ja, genau. Es gibt immer noch die Möglichkeit zu sagen, ey, da bin ich, ey, sorry mit der Adresse, ich weiß nicht, was da in mich gefahren ist. Hätte Tanzverbot schreiben können, die schreiben mir auch privat. Ja, ja. Sagen wir, ey, ich bin so hochschaukeln lassen von meinem Chat und ich bin da so aggro geworden, ey, das war einfach nicht in Ordnung, was ich da gemacht habe, da keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es wieder gut machen soll. Solche Sachen werden... Hätte ihm eine Wohnung kaufen sollen auf Madeira. So, ja, zack. Von seinen 10 Milliarden da. Ach, egal, das ist... Haben ja alle Millionen. Ja, genau. So, wenn die doch alle so viel Millionen haben, warum hören die da nicht auf? Ja, ich verstehe es nicht. Das habe ich mich aber schon immer gefragt, bei jetzt nicht gerade im Social-Media-Bereich, sondern allgemein, dass wenn die Leute doch genau wissen, dass sie ausgesorgt haben, wieso arbeiten die denn noch? Ne? Also es gibt ja ganz, ganz viele Beispiele. Ne? Also gerade die Casino-Sportler zum Beispiel, die ja auch, ne, dass die haben schon Millionen und können die Kohle gar nicht mehr ausgeben, aber machen immer weiter. Das ist die Droge Sport dann, die du da noch hast. Ja, ja. Das kann gut möglich sein. Aber bei den Casinos, die man zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich wäre jetzt Casino-Streamer und ich habe jetzt 3 Millionen damit gemacht. 3 Millionen Euro. Okay. Ja. Dann würde ich doch diese 3 Millionen nehmen und meine Leidenschaft als Streamer weitermachen. Einmal in der Woche oder zweimal in der Woche irgendwelche Games. Einfach nur auf Spaß. Mhm. Aber dann von diesem Schmutz-Content Casino weg. Ja. Um vielleicht einfach meinen Ruf wieder irgendwann wieder herzustellen. Aber die sind ja angeblich so reich und müssen trotzdem weiterhin Casino streamen. Das stimmt was nicht. Ja, ich glaube auch nicht, dass die so reich sind. Ne? Das wird immer hochgekocht und ui. Oh, ein Isa. Wow. Also, Gesundheit. Danke. Ich glaube nicht, dass die so viel verdienen, wie es erzählt wird. So, also ich kann mich auch täuschen, so, ne? Also ja, ich würde also wahrscheinlich auch so, wenn ich so finanziell geschafft hätte, würde ich wahrscheinlich jeden Tag streamen, weil ich dann Bock hab. So, weißt du? So, weil ich dann ja nichts anderes mehr vorhab. Es kommt ja immer auf den Casino-Deal an. Ne? Es gibt ja welche, die sagen, es gibt ja so Casino-Deals, die dann zum Beispiel, wo das Casino sagt, hey, pass auf, du kriegst von uns, nur mal angenommen, so 2.000, 3.000 Euro im Monat, die wir auf dein Casino-Guthaben aufladen. Und mit denen kannst du spielen. Und wenn du Gewinne hast, kannst du dir die ausbezahlen. Das ist dann quasi dein Lohn. Und dann gibt's andere, die, da ist dann weniger, und die kriegen dann zum Beispiel mit den Einzahlungen von anderen, von deinen Zuschauern, die dann ihr privates Geld verplempern, kriegst du noch eine Provision on top. Ja. Aber wenn du halt keine guten Auszahlungen hast, verdienst du halt auch nichts, ne? Also wenn du nichts gewinnst. Ja, genau. Das ist so. Also, das sind ja die 2.000, 3.000, die du im Monat hast, auch nichts. Wenn du über diese 3.000, sagen wir mal, du musst diese 3.000-Grenze haben und musst darüber hinaus deine Gewinne erwirtschaften und die kannst du dir dann erst ausbezahlen, hast halt nicht viel Geld. Nee. Dann musst du halt weitermachen. Weiterarbeiten. Und wenn es Casino ist hier. Ja. Wir sind am Ende. Schreibt uns. Genau. Freunde, habt viel Spaß mit dem Podcast. jetzt auch auf YouTube. Genau. Alles Relevante werden wir unten verlinken. Und ich würde sagen, dann hören wir uns zur Folge Nummer 17 wieder. Ja. So wird's gemacht. Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Ciao.